»Sie müssen es wissen«, sagte Ruth an jenem Tag im Coffee Cup zu mir. »Unbedingt, strikt inoffiziell, okay?« »Offiziell oder inoffiziell, ich weiß es wirklich nicht«, sagte ich. »Ich wusste nur, dass Papa und Onkel Butch im November 1978 auf ihrem jährlichen Jagdausflug etwas zugestoßen war. Danach wurde mein Vater der Autor gewichtiger Bestseller, von der Art die Kritiker früher gern Wälzer nannten, und Dave Lavadier wurde erst als Illustrator und dann als Maler berühmt, der den Surrealismus Frida Kahlos mit der amerikanischen Romantik Norman Rockwells vereinigt. Art Review. »Vielleicht sind Sie zur Kreuzung runtergegangen«, sagte sie. »Sie wissen schon, wie Robert Johnson es getan haben soll, wo Sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben.« Ich lachte, aber ich würde lügen, wenn ich nicht zugäbe, dass ich diese Idee schon selbst gehabt hatte, meist in gewittrigen Sommernächten, wenn langes Donnergrollen mich nicht schlafen ließ. »Wenn Sie das getan haben, muss der Pakt weit länger als 7 Jahre gegolten haben. Papas erstes Buch erschien 1980, und im selben Jahr schaffte es Onkel Butchs Porträt von John Lennon auf die Titelseite von Time.« »Fast 40 Jahre für Lavadier«, sagte sie nachdenklich, »und Ihr Vater ist auch im Ruhestand noch sehr rüstig.« »Rüstig ist vielleicht etwas übertrieben«, sagte ich, und dachte an die eingenässte Bettwäsche, die ich erst an diesem Morgen gewechselt hatte, bevor ich nach Castle Rock aufgebrochen war. »Aber er hält sich einigermaßen. Wie steht's mit Ihnen? Wie lange wollen Sie noch in unserer Gegend bleiben, um Schmutz über Carmody und Lavadier auszugraben?« »Irgendwie ist das eine beschissene Art, meine Arbeit zu beschreiben.« »Entschuldigung, schlechter Scherz.« Sie hatte ihren Muffin gegessen, die waren wie gesagt sehr gut, und nahm jetzt ein paar Krümel mit einem Zeigefinger auf. »Noch 1-2 Tage. Ich will noch mal ins Altenheim in Harlow, vielleicht noch mal mit Lavadiers Schwester reden, wenn sie dazu bereit ist. Das Endergebnis ist dann eine Story, die sich gut verkaufen lässt, aber nicht im Entferntesten die Story, die ich schreiben wollte.« »Vielleicht wollten Sie etwas, was nicht zu finden ist. Vielleicht soll Kreativität ein Mysterium bleiben.« Sie rümpfte die Nase und sagte, »sparen Sie sich Ihr metaphysisches Geplänkel. Darf ich Sie einladen?« »Nein.« In Harlow kennt jeder unser Haus in der Benson Street. Manchmal kommen auswärtige Fans von Papas Büchern vorbei, um es sich anzusehen, wenn sie zufällig in der Nähe sind, und sind dann oft enttäuscht, weil es nur eine für Neuengland typische Saltbox in einer Kleinstadt voller ähnlicher Gebäude ist. Etwas größer als die meisten, von der Straße durch eine mit Blumenbeeten gesprenkelte zweite Rasenfläche abgegrenzt. Meine Mutter hatte die von ihr angelegten Beete bis zu ihrem Tod gepflegt. Heute werden sie von Jimmy Griggs, unserem Hausmeister, gegossen und gepflegt. Das heißt, bis auf die Taglilien am Lattenzaun zur Straße hin. Um die kümmert Papa sich selbst, weil sie Mamas Lieblingsblumen waren. Wenn er sie gießt oder auch nur ihre Reihe entlang geht, wobei er sich hinkend auf seinen Stock stützt, tut er das vermutlich, um sich an die Frau zu erinnern, die er stets »meine liebe Sheila« genannt hat. Manchmal beugt er sich hinunter, um eine der Blüten zu liebkosen, die Blütenstände auf Stängeln mit nur bodennahen langen Laubblättern. Die Blüten sind gelb, rosa und orange, aber er hat eine Vorliebe für die roten, die ihn an ihre Wangen erinnern, sagt er, wenn sie errötete. Sein öffentliches Image war das eines rustikalen und leicht zynischen Mannes, wozu sein trockener Humor kam, aber im Herzen blieb er ein Romantiker, der ein bisschen kitschig sein konnte. Mir erzählte er einmal, er halte diesen Aspekt verborgen, weil der leicht verwundbar sei. Ruth wusste natürlich, wo unser Haus stand. Ich hatte sie mehrmals in ihrem kleinen Corolla vorbeifahren sehen, und einmal hatte sie sogar angehalten, um ein paar Fotos zu machen. Bestimmt wusste sie auch, dass Papa meistens am Spätvormittag unseren Zaun entlang ging, um die Taglilien zu bewundern, und wenn inzwischen nicht jedem klar sein sollte, dass sie eine sehr zielstrebige Dame war, habe ich sie schlecht geschildert. Zwei Tage nach unserem inoffiziellen Gespräch im Coffee Cup kam sie langsam die Benson Street heruntergefahren. Anstatt wie sonst vorbeizurollen, fuhr sie rechts ran und hielt knapp vor einem der kleinen Schilder auf beiden Seiten der Einfahrt. Auf einem steht: »Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre«, das andere verkündet: »Mr. Carmody gibt keine Autogramme.« Ich begleitete Papa, was ich meistens tat, wenn er die Taglilien inspizierte. Er war im Sommer 2021 88 geworden und geriet manchmal selbst mit Gehstock ins Straucheln. Ruth stieg aus und näherte sich dem Zaun, machte aber keine Anstalten, das Tor zu öffnen. Hartnäckig, aber auch Grenzen beachtend, das mochte ich an ihr. Teufel, ich mochte sie, punktum. Diesmal trug sie eine Maske mit Blumenmuster. Papa trug nie welche, weil sie angeblich das Atmen erschwerten, aber er hatte nichts dagegen gehabt, sich wiederholt impfen zu lassen.